Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 1 bis 8. Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genauso, wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben, nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Gott segne dieses Wort. Die Auferstehung. Ja, also in diesem Bibeltext hier, in der Bibelpassage aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, lernen wir viel mehr über die Auferstehung. Und dann vor allem die Auferstehung Christus. Und die Auferstehung ist das, was nun das Christentum unterscheidet von allen anderen, Weltreligionen sozusagen. Es ist nirgendwo anders irgendjemand auferstanden. Und es ist eben so, es dreht sich alles um die Auferstehung. Und ich möchte euch hier nur ein paar Hinweise geben, euch auch einladen, ein bisschen mehr nochmal nachzuforschen, was es denn mit der Auferstehung so mit sich hat. Hier, wie Paulus auch schreibt, haben wir zum einen die Prophezeiung aus dem Alten Testament, die hier Paulus schreibt an die Korinther, ja, und erklärt ihnen, dass ihm Prophezeiungen aus der Schrift vollendet worden sind, ja, einige, nicht alle, aber einige, durch die Auferstehung Christus. Und das ist nicht nur bemerkenswert, sondern auch eben die Augenzeugenberichte, wie er dann eben von verschiedenen Menschen gesehen wurde, nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, und dann auch sogar 500 Menschen auf einmal erschienen ist, ja, seinen Anhängern, also Brüdern, also Christen, ja, wie wir auch, ja, wir Jesus Christus folgen als reuige Sünder. Und das ist bemerkenswert. Und das wollen wir anderen Menschen mitteilen und anderen Menschen auch nochmal einladen, das nachzulesen. Und da habe ich für euch nochmal speziell, was es denn mit dieser Auferstehung auf sich hat. Ist natürlich sogar unglaublich hier, wie im Vers 9, Christus ist dann schon in den Himmel gefahren, aber Paulus hat eben auch noch die Auferstehung auch noch miterlebt. Also wie genau das vonstatten ging, das sagt uns die Bibel nicht. Das ist okay. Aber geht mal, forscht noch mal nach, was die Bibel uns sagt. Also geht mal rein ins Johannesevangelium, Kapitel 20, also Johannes 20. Kapitel, Vers 11 bis 18. Ja, lest mal durch. Dann im Johannes im 21. Kapitel, Vers 1 bis 14. Ganz besonders Vers 12. Und dann im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, 13 bis 35. Und was ihr da feststellt, ich will euch nicht alles da vorwegnehmen, aber geht mal rein und was bedeutet überhaupt Auferstehung? Und Christus hat dann einen neuen Körper erhalten. Er hat zwar seine alten Wunden noch gehabt, aber die Leute, die mit ihm viele Zeit oder ja auch Zeit verbracht haben, haben ihn nicht wiedererkannt. Auch die Jünger nicht. Und ja, lest das mal selber durch. Das ist bemerkenswert. Und auch Maria Magdala, ja, also Maria Magdala im Johannes im 20. Kapitel erkennt dann Jesus an der Stimme, aber körperlich nicht. Und vor allem im Lukas-Evangelium, auf dem, also wo die Emmaus-Jünger mit Christus dann gehen, da haben wir also die Auferstehung. Lest das einfach mal selber durch und lasst euch durch den Heiligen Geist leiten und ins Herz sprechen. Das ist schon wirklich erstaunlich, was da passiert. Lest das mal selber nach, forscht nochmal nach. Und natürlich dann eben auch im ersten Korintherbrief, das ganze Kapitel 15 hat mit der Auferstehung zu tun von Christus. Das ist eben auch unsere Hoffnung, die wir auch dann auferstehen. Menschen, die glauben an Christus und auch Menschen, die nicht, die Jesus Christus ablehnen. Es gibt eine Auferstehung, aber für beide Gruppen von Leuten. Also seid wachsam, dass ihr da auf jeden Fall also Christus im Herzen habt, in einer persönlichen Beziehung als reuige Sünder zu ihm kommt. Und denn die Auferstehung bezieht sich auf beide, ja. Wachsam sein da. Also geht mal im 1. Korintherbrief 15 rein und dann auch im letzten Teil, ab Vers 35, lest mal, wie denn der neue Körper bei der Auferstehung, was es da alles mit auf sich hat. Also, geht rein, das ist die Auferstehung. Das unterscheidet das Christentum und von allen anderen, Ideen, wie Gott ist oder wie Sachen funktionieren. Es dreht sich und wendet sich. Es hat alles mit der Auferstehung zu tun. Unsere Hoffnung von Christus, die Auferstehung in Christus und von Christus ist eben auch, das ist unsere Hoffnung. Und das macht uns Mut, das zu verstehen und zu Christus zu kommen als reuige Sünder. Wir wenden uns ab von der Sünde und der Heilige Geist kommt in unser Herzen und hilft uns, dann viel mehr zu verstehen, was da die Bibel uns zu sagen hat. Das lebendige Wort, das ist die Bibel. Deswegen sage ich immer, geht immer rein und die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Denn nur durch unser tagtägliches, die Zeit, die wir mit im Wort verbringen, können wir in unserer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen. Und das wollen wir nicht versäumen. Ja, das ist nicht, oh, eines Tages komme ich dann, ja, ich denke dann drüber nach, ob ich dann wenn ich älter bin oder so, wenn ich mein Leben gelebt habe, dann gehe ich in die Kirche oder wie oder was. Wer weiß, wie viele Menschen sich das gesagt haben und es ist nicht dazu gekommen. Das muss nicht so sein. Ja. Kommt zu Christus jetzt, wo noch Zeit ist und seid ermutigt hier durch die Auferstehung. Besser früher als zu spät. Das ist unser Gebet. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Wahrheit, die du uns mitteilst aus dem 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Und dass du uns das Versprechen der Auferstehung nicht nur gibst, aber eben auch jetzt sogar Zeugenaussagen hast, Leute, die dich gesehen haben. Ja, sogar unser Bruder Paulus hier auch noch. Also es ist ein unglaubliches Geschenk hier. Und der 1. Korintherbrief, Kapitel 15, soll uns auch immer wieder Mut machen, auch wenn wir durch schwierige Zeiten gehen oder Trauer. Es ist kein Mensch verloren. Jeder, der zu Christus gekommen ist, in einer persönlichen Beziehung als reuiger Sünder, ist mit dir im Himmelreich vereint. Das macht uns Mut und Hoffnung. Und wir danken dir für, dass du uns das alles hier mitteilst in der Wahrheit. In dem Paulusbrief, im Korintherbrief. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.